1. Als der Morgen anbrach, beschlossen alle Hohenpriester und die Ältesten des Volks, Jesus zu töten. 2. Sie fesselten ihn daraufhin, führten ihn weg und übergaben in dem Statthalter Pilatus. 3. Danach, als Judas, sein Verräter, sah, dass Jesus verurteilt worden war, beruhte sein Tat und brach die 30 Silberstück den Hohenpriestern und Ältesten zurück. 4. Sagt, ICH habe gesündigt, indem ICH und Schuldiges Blut verraten habe, sie erwideten jedoch, was getans dassen. Das ist den Sash, 5. Daraufhin warf er die Silberstück in den Tempel, zog sich zurück, ging weg und hangt sich. 6. Die Hohenpriester nahmen das Geld jedoch und sagten, es sei nicht erlaubt, es in den Tempelschatz zu legen, das sich am Blutgeld handele. 7. Sie beschlossen jedoch, devon den Tapferacker als Begrabnisstout für Fremde zu kaufen. 8. Die Schalber hielt dieser Acker bis hüt den Namen Blutacker. 9. Der Dirch erfüllt sich, was Dirch das Wort des Propheten Jeremias gesagt worden war. 10. Und sie nahmen die 30 Silberstück, den Priest des Geschätzten, den die Son Israels festgesetzt hatten und gaben sie für den Tapferacker aus, so wie der Herr es mir befohlen hat. 11. Jesus Wort vor den Statthalter gestellt, und dieser fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortet, du sagst es. 12. Als in die Hohenpriester und Ältesten jedoch anklagten, antwortete nichts. 13. Daraufhin sagt Pilatus zu ihm, horst du nicht, was sie als gegen dich besuchen? 14. Antwortet ihm jedoch nicht ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich verwundert. 15. Zamfest war es jedoch broch, dass der Statthalter der Mensch einen Gefangenen nach Irawal freigab. 16. Damals hatten sie einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. 17. Als sie sich versammelt hatten, fragte Pilatus sie, wenn wollt das ich euch freigib, Barabbas oder Jesus, den sogenannten Christus? 18. Denn wast, das sie Jesus aus nicht ausgeliefert hatten. 19. Warende jedoch auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm sein Frau sagen, mich dich nicht in die Angelegenheit dieses gerechten ein, den ich habe hüt im Traum seintwegen wie gelitten. 20. Die Hohenpriester und die Ältesten übersüten jedoch die Mensch, Barabbas freizulassen und Jesus toten zu lassen. 21. Der Statthalter ergriff daraufhin das Wort und fragte sie, wenn von den beiden wollt das ich euch freilass, sie antworteten, Barabbas. 22. Pilatus fragte sie, was soll ich dann mit Jesus, dem sogenannten Christus, tun, al riefen ans Kreuz mit ihm? 23. Aber fragte, was hat den Boses getten, sie schrien jedoch noch lauter, ans Kreuz mit ihm? 24. Als Pilatus jedoch sah, dass nicht zerreischen konnte und der Tumultner zunahm, nahm Wasser, wusch sich vor der Mensch die Hand und sagt, ich bin unschuldigem Blut dieses Mannes, das ist your Verantwortung. 25. Und das ganz Volk antwortet, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. 26. Daraufhin gab ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ geißeln und liefert in zur Kreuzigung aus. 27. Danach nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Praetorium und versammelten die gesamte Kohorte in. 28. Sie zogen in aus und legten ihm einen roten Mantel an. 29. Sie flockten einen Kranz aus Dornen, setzten ihn ihm auf den Kopf und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Dann bügten sie die Knie vor ihm und verspotteten ihn, indem sie sagten, sie gegrüßt, König der Juden. 30. Sie spuckten ihnen, nahmen das Rohr und schlugen ihn damit auf den Kopf. 31. Nachdem sie ihren Spott mit ihm bindet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, legten ihm sein eigenen Kleider wieder und führten ihn zur Kreuzigung ab. 32. Als sie jedoch hinausgingen, trafen sie einen Mann aus Kirin namen Simon, dessen Zwangen sie, Jesu Kreuz zu tragen. 33. Und als sie in den Ort namens Golgatha kamen, was Schadelstadt bedutet. 34. Gaben sie im Wein, der mit Gal vermischt war, zu trinken. doch als in kostet wultio in nicht trinken. 35. Nachdem sie in gekreuzigt hatten, verteilten sie sein Kleider, in dem sie los warfen. 36. Danach setzten sie sich dort nieder und bewachten ihn. 37. Über seinem Kopf befestigten sie ein Inschrift mit der Angabe seiner Schuld, dies ist Jesus, der König der Juden. 38. Danach wurden mit im Zwei Rober gekreuzigt, einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. 39. Die vorübergehenden lasteten in Jedok, schüttelten ihr Kopfe und sagten, 40. Du, de den Tempel niederiest und in drei Tagen wieder aufbaut, hilf dir selbst. Wenn du Gott Sohn bist, dann steig vom Kreuz herab. 41. Ebenso spotteten die hohen Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sagten, 42. Anderen hatte geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König Israels? Dann soll er jetzt vom Kreuz herabsteigen und wir werden ihn in Glauben. 43. Er hat auf Gott vertraut, dann soll Gott in Jets retten, wenn in haben will, denn er hat je gesagt, ich bin Gott Sohn. 44. In gleicher Weise verhunten in Ort die Rober, die mit im gekreuzigt worden wären. 45. Von der sechsten Stunden legte sich Jedoch ein Finsternis über das ganz Land bis zur neunten Stund. 46. Die neunte Stund schrie Jesus Jedoch mit lauter Stimme, Eli, Eli, lima sabachthani, was bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47. Einige der Anwesenden Jedoch sagten, als sie's horten, ruf den Elijah. 48. Und sofort lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte in mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. 49. Die anderen sagten Jedoch, wartet, wir wollen sehen, ob Elijah kommt, ihm zu helfen. 50. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und gab dann seinen Geist auf. 51. Und sieh die, der Vorhang im Tempel Zeris von oben bis unten in zwei Stück, die Erde bebte und die Felsen spulteten sich. 52. Die Graber öffneten sich und viel Leiber der verstorbenen Heiligen wurden aufgeweckt. 53. Sie gingen aus den Graben hervor und kamen nach seiner Auferstehung in die Heiligstadt, wo sie vielen Menschen erschienen. 54. Der Hauptmann und sein Lut, die Jesus bewachten, gerieten in groß Furcht, als sie das Erdbeben und die anderen Ereignisse sahen, und sagten, dieser war wahrhaftig Gottsohn. 55. Viel Frauen waren Jedoch dort und sahen von weitem zu, sie waren Jesus aus Galilä gefolgt, im zu dienen. 56. Darunter waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Joseph, sowie die Mutter der Sohn des Zebedors. 57. Als es Jedoch Abend word, kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Joseph, der ebenfalls ein junger Jesu geworden war. 58. Dieser ging zu Pilatus und bat den Leichnam Jesu. Daraufhin befahl Pilatus, in Heere zu geben. 59. Und Joseph nahm den Leichnam und wickelte ihn in reiner Leinwand. 60. Er legte ihn in sein neues Grab, das in einen Felsen hat hauen lassen und nachdem einen großen Stein vor den Eingang des Grabs Gerald hat, ging weg. 61. Maria Magdalena und die andere Maria saßen Jedoch dort dem Grab gegenüber. 62. Am folgenden Tag, dem Tag nach dem Rustag, kamen die hohen Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. 63. Sie sagten, Herr, wir erinnern uns, dass jener Betrüger, als noch lebte, gesagt hat, nach drei Tagen wird ich auferstehen. 64. Lass nun das Grab bis zum dritten Tag bewachen, damit sein Jünger nicht kommen, in Stalen und dem Volkssagen, ist von den Toten auferweckt worden, sonst wird der letzte Betrug schlimmer als der erste. 65. Pilatus sagt zu ihnen, sollt ein Wasch bekommen. Get hin und sichert das Grab, so gut kont. 66. Sie gingen Jedoch hin und sicherten das Grab, in dem sie den Stein versiegelten und zusätzlich ein Wasch aufstellten.